So, wir haben den Sonntag, den 7. Januar 2024. Herzlich willkommen alle diejenigen, die sich hier zugeschaltet haben. Nun, wo stehen wir denn gerade? Ja, wir haben jetzt mitgekriegt, dass hier eine Fremdsteuerung dieser Welt vorliegt. Und vielen war das schon klar. Vielleicht nur manchen war das nur klar, aber das werden immer mehr. Diesen Prozess nennt man Aufwachen. Und man sieht, dass da jetzt mit diesem Herrn Epstein, Jeffrey Epstein, eine ganz neue Kategorie von Zusammenhängen eröffnet wurde. Und da wollen wir mal einen kleinen Blick reinwerfen. Aber zuvor müssen wir uns klar werden, dass dieser Herr Epstein nur als ein kleines Rädchen in einem riesigen Getriebe, prominent herausgehoben, eingefärbt und angestrahlt wird und wurde, stellvertretend für Tausende von anderen, die genau dasselbe gemacht haben wie er auch. Das heißt, er ist kein Einzelfall, möglicherweise auch nicht mal die Kingpin, also der Apex dieser Straftäter, sondern einer von vielen auf einer großen, großen Fläche von vielen, wo also viele globale Spieler da in unendlich vielen Geheimdiensten und in dunklen Machenschaften hier genau dasselbe getan haben, nämlich Wirtschaftsführer, kulturelle Führer, aber auch politische Führer in kompromittierende Situationen zu bringen, das war ihr Geschäft, und dann zu erpressen, und zwar zum Wohlverhalten zu erpressen im Sinne einer einzigen zentralen Elite. Und ja, wenn man so will, kann man damit diese Rothschild-Insel identifizieren, die im Südatlantik liegt. Einige haben ja schon mitgekriegt, dass viele unserer Eliten und Führern, egal ob das jetzt Wirtschaftslenker oder finanzielle Führer oder politische Führer sind, da in den Südatlantik reisen, auf diese Rothschild-Insel, und sich dort irgendetwas angucken oder anhören oder abholen oder wie auch immer man das bezeichnen will. Meines Erachtens geht es darum, dass die dort sich einfinden, weil sie es müssen, und dann kriegen sie dort gesagt, was zu tun und zu lassen ist. Das heißt, dort wird ihnen quasi der zentrale Befehl gegeben. Man muss sich das so vorstellen, die reisen da an, im Flieger oder sonst was, U-Boot, was weiß ich, und dann sind die auf dieser Insel und jetzt stehen die da rum und fragen sich, was sollen sie tun? Sie werden reingebeten, dann kommt ein Herold, also ein Verkünder, ja, Herold, der Verkünder, oder man könnte auch sagen ein Angelos, ein Bote, der im Namen der hinter den Kulissen sitzenden Eliten, damals war ja der Name Rothschild und Rockefeller und Orsini und Medici und Pacer und wie diese Leute alle heißen, so gar nicht bekannt. Und man hat also zumindest zu diesen Namen, wenn man sie denn jemals gehört hat, kaum Gesichter gesehen und präsent gehabt. Und deswegen muss man sagen, das sind die Strippenzieher hinter den Kulissen. Und unsere Eliten, die treffen keine eigenen Entscheidungen. Das sind nur Spieler von Rollen. Die tun so, als ob sie ein Kandesbunzler wären, ob sie so ein Grüß-August wären, ob sie so ein Präsident wären oder so irgendwas, Vorsitzendes, Präsidierendes oder Sonstiges. Und an und für sich sind das nur Schauspieler, ne? Darsteller. Und diese Kasperle-Truppe, die muss dann da antanzen auf dieser Rothschild-Insel, und da kriegen sie dann gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Denn die, die hier das Kasperle-Theater spielen, die haben nichts zu entscheiden. Das hat ja mal der Herr Seehofer freundlicherweise rausgelassen. Er hat gesagt, die, die hier im Land gewählt werden, die haben nichts zu sagen, und die, die das Sagen haben, die werden nicht gewählt. Und so ist das auch. Also die, die das Sagen haben, sitzen hinter den Kulissen und sagen den Kasperle-Theaterspielern, das ist die bunte Truppe, ja, Ampel, schwarz, braun, gelb, blau, was weiß ich, die kriegen gesagt, was sie zu tun haben. Eigene Entscheidungen treffen die nicht. So, die kommen also jetzt auf dieser Rothschild-Insel da an, da kriegen sie von dem Herold gesagt, dass sie reinkommen können, dann ist da erstmal ein großes Auditorium, da dürfen die rumsitzen und kriegen so die grobe Linie der, ich soll mal sagen, weltweiten Zukunft fürs nächste Jahr vorgestellt und dargelegt, vielleicht auch mit Overhead-Beamer und tralala, ja. Das ist mir egal, wie man sich das vorstellt. Ja, die bekommen von Menschen, die im Auftrag der Entscheider sprechen, mitgeteilt, was sie mit nach Hause nehmen müssen. Und da kommt zunächst mal die große gemeinschaftliche Besprechung im Audimax. Und hinterher gibt es dann kleinere Einzel- oder kleinere Gruppengespräche, wo dann auch wieder Mitteilungen gemacht werden durch stellvertretende Personen, also durch solche Herolde. Die eigentlichen Strippenzieher kriegen diese Leute da, der Papst, der Kantesbunzler, der Grüß August, irgendein Präsident, wer auch immer, die kriegen die nie zu sehen. Das ist auch nicht notwendig. Die kriegen einfach über Herolde gesagt oder vielleicht auch durch ein Zoom-Meeting, wo der Großkopferte dann einfach eine schwarze Screen hat und zu sehen ist da nichts. Vielleicht kriegen sie gerade noch die Stimme zu hören und möglicherweise ist die auch verzerrt, gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Also dann gibt es erst die große Besprechung im Audimax, die kleineren Gruppengespräche für die Europäer, für die G7, für die NATO, für die was weiß ich. Und hinterher vielleicht noch Einzelgespräche, wenn da noch ein Klärungsbedarf ist. So, und dann reisen sie wieder ab und gehen nach Hause und setzen das um, was sie jetzt gehört und gesehen haben. Da wird sicherlich auch noch einiges Schriftliche an die Hand gegeben, damit sie das nachvollziehen können. Ja, für die, die dann so ein paar Erinnerungslücken haben, man kennt das ja, Kanzler weiß nichts aus cui bonum. Und damit die das nicht ganz vergessen, kriegen die dann auch noch irgendwelche schriftlichen Unterlagen mit, damit sie es nachstudieren können oder ihre Berater nachstudieren können. Diese Berater sind ja in der Regel auch nur, man könnte sagen, so eine Art Führungspersonal, die unsere Grüß-Auguste und unsere Kantesbunzlers und wie die alle heißen und mit welchen Titeln sie sich da beschmücken und behängen dürfen wie Lametta am Weihnachtsbaum, die werden geführt von diesen Beratern, ja, damit sie nichts falsch machen und nichts vergessen und ihr Büro morgens noch finden und so weiter und so fort. Und natürlich sind diese Berater da auch auf der Rothschild-Insel mit dabei. Das sind ja eigentlich diejenigen, die wirklich wichtigen sind. Weil die bunte Truppe, die Kasperles, die werden ja alle 4 Jahre ausgetauscht durch Wahl, so nennt man das wohl. Und wir wissen ja, was wir von diesen Wahlen zu halten haben. Wichtig ist dabei immer nur der, der auszählt und nicht der, der wählt und auch nicht was gewählt wurde, sondern es kommt immer das raus, was die entschließen, die Auszählenden führen und bestimmen, was da bei der Auszählung rauszukommen hat. So, und das ist ja ein Risiko, wenn da ständig neue Personen kommen und kommen müssen, weil ja immer die Kasperle-Truppe, das muss ja volatil sein, damit das Stimmvieh auch glaubt, hier ist wirklich eine Wahl passiert. Aber im Hintergrund sind ja die Berater und die bleiben. Die überdauern jede Wahl. Ja, das sind diese Ministerialdirektoren. Das ist also direkt die Schicht unter derjenigen Schicht, die da immer neu gewählt wird. Und die sind permanent und die bleiben. Und deswegen sind die auch so wichtig. Und die muss man führen können. Und natürlich die ganze farbige Kasperlestruppe oben drüber auch. Und damit da keiner aus der Reihe tanzen kann, müssen solche Leute auf dem Weg ihrer Karriere von Anfang an in gewisse Grade der Korruption geleitet werden. Ja, das fängt mit kleinem Steuerbetrug oder Vorteilsnahme im Amt an und geht dann in immer schlimmere Verbrechen rein. Zum Schluss kommt es dann zu diesen Abhängigkeiten über Suchtmittel, wie zum Beispiel Adrenochrom, aber auch andere Suchtstoffe. Jeder weiß ja inzwischen, dass wenn Drogenhunde im Bundestag reingehen könnten, dann würden die sofort anschlagen, weil sämtliche Toiletten völlig verseucht sind mit irgendwelchen Drogen. Also das ist ja schon oft kolportiert worden. Ja, ist auch zum Teil in der Presse schon aufgetaucht. Aber das sind natürlich auch noch andere süchtig machende Stoffe. Ja, es gibt ja dieses Handy-Betriebssystem Adreno und den Browser Chrome. Und wenn man diese Worte zusammensetzt, dann stellt man fest, aha, da wird in der Ukraine wird sowas hergestellt und dann erinnert man sich vielleicht an diese Frau Dr. Hoch 17 Murksel, als der Zelensky mal da zu Besuch kam, hat die gezittert wie Espenlaub. Vielleicht hat es ja doch miteinander was zu tun, gewisse Abhängigkeiten, gewisse Unverträglichkeiten, gewisse Entzugserscheinungen und so weiter. Also auf diesem Niveau findet da eine Steuerung statt. Und diese wird weltweit gesteuert oder weltweit organisiert durch Geheimdienste und durch solche Appsteinchen, die dann in verschiedenen Ländern und Kulturkreisen und Sprachkreisen die Leute korrumpieren. Sowohl die, die auf der Ministerialdirektionsebene permanent angesiedelt sind, als auch jene, die zu dem Kasperlebund-Theater gehören und die als Püppchen alle 4 Jahre da ausgetauscht werden. Man darf nicht vergessen, CEOs von großen Firmen und Banken und so weiter, diese ganzen Institute, die da unten drunter sind, genauso. Auch Kirchen und deren Hierarchien sind genauso mit diesen Drogen und mit diesen Korruptionsmechanismen, werden die am Gängelband gehalten und am Laufen gehalten. Naja, und wenn man dann sagt, okay, wenn du nicht spurst, dann kommen Fotos, Filme, irgendwelche anderen Materialien ans Licht. Ja, so jemand springt dann natürlich eher mal zum Fenster raus. Das ist dann mehr die innere Kündigung mit plötzlich und unerwartet und gepaart. Und dann kommt natürlich der Fenstersturz, der Freiwillige. Und dann muss man diese Bilder gar nicht veröffentlichen. Ja, deswegen ist also in solchen Fällen eigentlich das nie ans Licht gekommen, was da wirklich dahinter steckt, sondern da sind Leute einfach plötzlich und unerwartet verblichen. Eine ganz andere Nummer ist es zum Beispiel, wenn jemand wegen irgendeiner Einladung zum Oktoberfest wegen einer dreistelligen Eurosumme durch den Dreck gezogen wird, monatelang, dann muss man sagen, das scheint ein Ehrenmann gewesen zu sein, denn da haben sie nichts anderes gehabt. Und den konnten sie nicht zum Fenstersturz bewegen und den konnten sie auch nicht mit irgendwelchem kompromittierenden Material davonjagen und drohen oder sogar das Material veröffentlichen. Und deswegen konnten sie also nur mit einer dreistelligen Lachnummersumme den durch den Dreck ziehen, bis dann irgendwann einfach durch den Dauerbeschuss dem die Nerven so blank lagen, dass er dann einfach Not genommen hat und zurückgetreten ist. Aber so ein Politiker gehört dann eher noch in die Kaste der Ehrenleute, weil der wirklich sich nicht hat kompromittieren lassen. So, aber diese Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwelche Kammerchefs und Verbändechefs und so weiter sind, das ist egal, ob das jetzt die Handelskammer oder die Ärztekammer oder die Apothekerkammer oder jetzt dieser Bauernverbandspräsident und so weiter, das sind alles Leute, die auf die gleiche Art und Weise in irgendeiner Form auf Spur gehalten werden. Ja, das müssen wir uns klar machen. Hier wird jeder, der irgendwo irgendwas Offizielles macht, auf Spur gehalten. Das heißt nicht, dass die Leute alle wirklich Schuldige sein müssen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Da wird jemand eingeladen zu einer Jagd. Der geht gerne jagen, der hat in seinem Heimatort schon mit dem Jägerverein da öfters mal irgendwie eine Jagd gemacht und der ist gut im Schießen und kennt sich da auch aus, hat einen Jagdschein und bla. Und jetzt wird er irgendwo eingeladen von ein paar Großkopferten und er fühlt sich geehrt und geht dahin und fährt nach, meinetwegen, jetzt nehmen wir mal an, nach Österreich in irgendeinen schönen Wald und dort wird zur Jagd aller Lie geblasen. Da gehen die alle rum und schießen da ihre Hirsche und am Abend gibt's dann ein Stelldichein und dann gibt's noch ein paar Getränke und ein gutes Essen. Und irgendwann wacht der auf und hat ein Messer in der Hand, ist blutverschmiert und blutüberströmt und neben ihm liegt ein totes Kind, genauso blutüberströmt im Bett. Der Mann hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist und so weiter. Man kann jetzt vermuten, der hat K.O.-Tropfen gekriegt, dann hat irgendjemand das Kind ermordet, hat es zugerichtet wie sonst was, ihm das Messer in die Hand gedrückt, ihm Blut übergeschüttet und dann wurden da Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Unter Umständen hat der Betreffende selbst gar nichts gemacht, aber wie soll er das jetzt beweisen? Es gibt Fotos. Irgendwann kriegt er per WhatsApp eins zu sehen mit der Aufforderung, doch bitte sein Abstimmungsverhalten oder sein Entscheidungsverhalten oder wie auch immer sein Verhalten entsprechend den Wünschen einer anonymen Gruppe zu gestalten. Das heißt, er ist einfach schuldlos in eine solche Situation hineingeraten. Jetzt ist er aber drin. Und wie soll er beweisen, dass er das nicht war und dass das Kind nicht von ihm ermordet wurde? Er weiß es ja eigentlich selbst nicht, weil er war ja unter K.O.-Tropfen gestellt. Das heißt, er sitzt also jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Lage und wir müssen davon ausgehen, dass so manch einer von denen, die wir kennen und die da in schönen, tollen Positionen sitzen und die wir noch vielleicht bewundern und möglicherweise auch beneiden, tatsächlich in solchen Lagen sich befinden, in solchen Zwangslagen und manchmal Dinge entscheiden müssen, die sie so nie und nimmer entscheiden würden, aber einfach aufgrund solcher Dinge, solcher Vorkommnisse, solcher Bilder, die über sie da existieren, dann so zu entscheiden haben. Andernfalls kommt es halt raus und jetzt müssten sie beweisen, dass sie das nicht gemacht haben, aber wie? Wie? Ja? Man kann sich natürlich auch noch vorstellen, dass wenn die dann vielleicht sagen, das war ich nicht, falsche Zeugen auftreten und sagen, doch, das war ja, ich war dabei, ich habe es gesehen. Und dann? Natürlich möchte ich jetzt nicht in die Sache Folgendes reinreden und solchen Leuten allen das Zeug reden und sagen, die sind alle schuldlos. Da gibt's auch jene, die sehr tief unter der Gürtellinie entscheiden und die gerne mit Kindern was machen und die gerne dies oder das machen und die ja nicht so ganz schussecht sind. Und die machen bei diesen Korruptionsspielchen gerne mit, weil sie davon vielleicht lustvoll profitieren. Aber dann hängen die natürlich auch am Kanthaken und machen das aber vielleicht ganz gerne, weil sich das ja wiederholen lässt. Man hat ja gehört, dass ein gewisser Herr Clinton da so Ende 20 bis Anfang 30 Mal irgendwo bei diesem kleinen Epsteinchen da auf dem Inselchen war. Naja, was hat er da gemacht? Das ist natürlich ganz sicherlich nicht gegen seinen Willen geschehen. Und bei so einem Pappnasen, da muss man natürlich ein schuldhaftes und bewusst schuldhaftes Verhalten unterstellen. Und da kann man natürlich dann auch die Nase rümpfen und sagen, nein, also sowas darf ja gar nicht sein. So, aber warum erzähle ich das Ganze? Das Ganze erzähle ich deswegen, weil jetzt so langsam sich herausschält, wie diese ganze Unterdrückung von wir dem Volk immer passiert ist. Ja, da sind Steuern erhoben worden und Steuern erfunden worden und Zinsen erhoben worden und Schuldengeld gemacht worden und eine Unterdrückungsklaviatur für Sklaverei eingeführt worden. Und uns wurde immer vorgeführt, wir wählen das ja selbst. Wir sind ja selber verantwortlich für all diesen Mist, der uns da umgibt. Nein, sind wir nicht. Denn da ist keiner gewählt worden. Die sind alle mit Schmu und mit Betrug da an die Macht gekommen oder gebracht worden. Und die haben in einem System von solcher Unterdrückung wieder ihrerseits dann wohlfeil so abgestimmt, wie das auf der Rothschild-Insel per Herold mitgeteilt wurde. Und die Epsteinchens, das sind Tausende in dieser Welt, die haben nichts anderes zu tun gehabt, als diese Leute immer schön bei Laune und bei der Stange zu halten, damit keiner plötzlich sein Gewissen entdeckt und aussteigt und laut redet über das, was da wirklich abläuft. So, aber was kann so eine Bevölkerung wie wir, das Volk, denn jetzt anfangen mit all diesem neu oder nicht ganz so neu gekriegten Wissen? Ja, also bei mir ist der Wissensstand schon ziemlich lange so. Ich habe schon seit Jahrzehnten den Eindruck, dass hier die Dinge schief laufen. Man kann das auch an statistischen Erhebungen sehen. Nehmt nur mal den Fall, wie viele Leute sterben an Krebs, wie viele Ärzte sterben an Krebs. Da seht ihr die Krebstodesraten sind bei Ärzten und beim Volksdurchschnitt völlig identisch. Das heißt wiederum, die Ärzte haben kein Vorsprungswissen. Aber guckt euch mal an, wie viele Politiker an Krebs sterben. Und dann wisst ihr, aha, da ist irgendwas faul. Weil die müssen ein Vorsprungswissen haben, was sie vor Krebs schützt. Und nur die normalen Leute kriegen den. Auch die Ärzte. Aber die Politiker nicht. Also es lohnt sich ab und zu mal einfach in diese stochastischen Abläufe in unserem Land reinzuleuchten. Da ist vieles, was einem auffällt. Und wenn man so ein kleines bisschen ein mathematisches Einschätzungsvermögen in die Intuition eingebaut bekommen hat, dann merkt man, dass die Dinge einfach anders sein müssen, als sie zumindest in dem offiziellen Narrativ ablaufen. Ja, ich sage immer, das ist nicht ein Narrativ, sondern wir sind in einem klimatischen Narrentief. Und das ist das, was wir Gehirnwäsche nennen. Dieses Dauertief des Narrentiefs, in dem wir gefangen gehalten wurden. Ja, Propaganda eben. So, und wie kommt dieses Narrentief überhaupt zustande? Ja, das ist ein ganz einfaches Funktional. Wir sind Menschen mit einem endlichen Verstand. Wir sind eben nicht allwissend und unser IQ ist endlich, sogar relativ klein, denn er ist immer nur in der dreistelligen und dabei auch niedrigen Kategorie im dreistelligen Bereich. Das heißt also, ich kenne persönlich jetzt zum Beispiel keinen mit einem IQ, der größer ist als 200. Aber wenn ein Wesen wie der Mensch mit seinem Intellekt so begrenzt ist und dann auch noch dadurch, dass er nicht ewig lebt, auch noch in der Zeit sehr begrenzt ist, wie schafft er denn das überhaupt, in seinem Leben zu bestehen und voranzukommen? Und da tritt etwas in Kraft, was man gemeinhin unterschätzt. Und das ist der sogenannte Glaube. Wir sind ein Wesen, das auf Glaube, auf Vertrauen begründet ist. Eben weil wir nicht die Kapazität, weder in der Zeit noch im Intellekt haben, alles zu überprüfen. Deswegen ist zum Beispiel das Mittel des Treu und Glaubens eine der Grundlagen unseres Wirtschaftshandelns. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahrzehnten das noch üblich war, dass man per Handschlag einen Vertrag gemacht hat. Heute tut man das besser nicht mehr. Warum? Weil eben dieses Prinzip von Treu und Glauben regelrecht zerrüttet wurde und kaputt gemacht wurde. Und das liegt an einem anderen Punkt. Das ist nämlich der Respekt. Der Respekt, den kann man haben vor Personen, aber auch vor der Wahrheit oder der Realität. Wenn ich Personen nicht mehr respektiere, dann brauche ich natürlich auch das Funktional von Treue und Glauben nicht mehr beachten, denn dann kann ich jeden hinters Licht führen, weil ich ihn ja nicht respektiere. Ich bin nicht mehr willens, ihn als gleichgestellt zu betrachten, und deswegen betrachte ich ihn dann als minderwertig. Und deswegen entziehe ich ihm das Prinzip von Treu und Glauben. Das heißt, ich schwätze ihm vor, dass irgendwas wäre, was ich dann aber gar nicht mache, sondern ich breche mein Wort. Und dann habe ich ihn hinter die Fichte geführt und erfolgreich abgezockt. Das ist aber ein Mangel an Respekt. Und diesen Respekt, dem kann es auch ermangeln gegenüber der Wahrheit und der Wirklichkeit und der Realität. Dann nennt man das Ideologie. Das heißt, wenn ich nicht mehr die Wahrheit respektiere und nicht mehr die Realität ernst nehme, sondern so eine Art Pippi-Langstrumpf-Denken entwickle, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wie du willst, bum bum, dann wird das so wie zum Beispiel ja diese Gaga-Truppe von den Regenbogenfähnchen mit den 6 Farben. Ja, man kann das Geschlecht ändern einmal im Jahr oder ach und was weiß ich. Ja, das sind dann einfach Dinge, die keinen Sinn mehr ergeben. Und das zeigt, dass solche Leute, die von diesem Virus befallen sind, keinen Respekt für die Wahrheit haben, keinen Respekt für die Realität haben. So, jetzt muss man mal sehen, wie ist das mit der IQ-Verteilung? Die Schlauen sind eigentlich immer in der Minderheit. Das heißt, die klugen Leute, die wissen, wie man ein Land führt, wie man eine Industrie führt, wie man irgendwas überhaupt macht, gestaltet und zum guten Ziel führt, die sind immer in der Minderheit. Deswegen ist es wichtig in einer Demokratie, dass die Mehrheit, das ist also die Gruppe derjenigen, die vielleicht nicht ganz so schlau sind, dass die ein Vertrauen haben gegenüber den Klugen und denen ihre Stimme, ihr Votum geben, dass die ein Land in die Zukunft führen. Weil nur so kann das funktionieren. Was ist aber jetzt, wenn die Minderklugen keinen Respekt mehr vor den Klugen haben? Ja, dann werden die Minderklugen nur noch Minderkluge wählen und dann auch noch diejenigen wählen, die auch keinen Respekt mehr vor der Realität haben, sondern Ideologien nachträumen. Und dann kommt man zu so etwas, was wir im Moment haben. Ja, dann haben wir genau das. Wir haben berufsunfähige Politiker, die keine Berufsausbildung oder keinen Berufsabschluss oder nur eine abgebrochene was weiß ich haben. Und die irgendwelchen Tagträumen nachträumen, Ideologien eben, und die dann von Windrädchen träumen und von Batterieautochens und von noch schlimmeren Sachen. Und die werden dann gewählt, und das nennt man dann eine Depokratie. Weil nämlich nur die Deppen wählen, die wiederum die Realität ablehnen und eben versuchen, ihre komischen Ideen, die aber mit der Realität nicht übereinstimmen und auch nicht in Einstimmung gebracht werden können, dann durchzusetzen. Und dann fährt das ganze System so vollkrachend gegen die Wand. Das erleben wir jetzt gerade. Das heißt, wenn wir uns überlegen, warum wir in dieser schrägen Lage sind, hat das nicht nur mit den Epsteinchen was zu tun. Und es hat auch nicht mit der Rothschild-Insel alleine was zu tun. Sondern es hat damit auch was zu tun, dass wir das Prinzip von Treu und Glaube eigentlich in den Eimer, in die Tonne getreten haben und den Respekt verloren haben, sowohl vor den Mitmenschen als auch vor der Realität. Und das betrifft uns alle. Das ist nicht jetzt eine Sache, die irgendeine Gruppe gemacht hat und die anderen das gar nicht gemacht hätten, sondern das trifft alle. So, und weil wir es gerade mit der Demokratie hatten, ja, wenn ich nicht mehr den Klugen vertraue, dann kommt die Gefahr der Demokratie. Und wenn ich der Realität nicht mehr vertraue, sondern nur noch Ideologien sehe und wünsche, dann kommt es zu dieser Depokratie. Und jetzt ist mal die Frage, wer ist denn der größte Anti-Depp? Na, das ist Gott, weil der nämlich alles weiß und alles kann und auch zeitlich keine Begrenzung hat. Und wenn er etwas sagt, dann ist das die Wahrheit, die Realität. Und wenn ich ihn ablehne und anfange, seine Wahrheit abzulehnen, ja, dann ist das schon der erste Schritt in die Demokratie. Er ist das einzige Wesen im ganzen Universum, der alles überblickt und alles durchschaut. Und nur er kann letztlich wirklich ein Ding zu einem guten Ziel bringen. Das heißt, deswegen sind wir Menschen mit unserem endlichen IQ und mit unserer endlichen Lebenszeit darauf angewiesen, ihm zu vertrauen. auf Treu und Glauben uns ihm anzuschließen und zu sagen, okay, ich gebe dir mein Vertrauen, du weißt das besser als ich. Wir haben das jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen grünen Männchen und mit irgendwelchen gelben Männchen und roten Männchen und schwarzen Männchen und was für Männchen gemacht, ja, also diese Kasperle-Theatertruppe, und haben gemerkt, jetzt nach immerhin, man kann sagen, 7,5 Jahrzehnten in dieser sogenannten Republik, dass das nicht zum Ziel führt. Jetzt sollte man mal anfangen umzudenken und wieder zu dem zurückzukehren, der wirklich Ahnung hat und die Sache wirklich durchschaut, von Anfang an bis zum Ende, und der genau weiß, was wann gemacht werden muss, damit es gut wird. Natürlich weiß ich, dass da auch wieder eine ganze Berufskaste, nämlich die der Pfaffen, dafür eigens eingesetzt wurde, die Menschen von diesem Gott abzuwenden und eine Art Isolationsschicht, genannt Klerus, dazwischen zu schieben, damit die bloß keinen eigenständigen Kontakt zu Gott kriegen. Und dann hat man die Zahnpasta mit Fluoriden vollgepumpt und jedes Essen vergiftet, damit die auch ihre Wahrnehmung gar nicht mehr in diese Richtung so recht zurecht bekommen. Auch da ist viel Schindluder getrieben worden. Da ist viel Böses getrieben worden. Aber dann kauft euch halt eben ein Wasserfilter und guckt, dass er all diese Gifte aus dem Trinkwasser kriegt und nimmt nichts mehr von der Pharmaindustrie und geht nicht mehr beim Lidl und beim Aldi einkaufen, sondern kauft es beim Bauern direkt. Die gehen jetzt auf die Straße, damit ihr morgen noch was zu essen habt. Helft ihnen. Ja, das ist ganz einfach. Wenn jemand was Richtiges macht, dann muss man ihn unterstützen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Geschichte da läuft. Seid bitte nicht allzu enttäuscht, wenn es jetzt im ersten Anlauf immer noch nichts wird, weil immer noch zu viele da einfach zu wenig Orientierung finden, was zu tun sein soll. Die werden irgendwann schon auch noch kommen, aber es wird dann eben nochmal eine Runde schärfer. Auch ich hoffe, dass es jetzt in der Runde klappen könnte und dass da irgendwas passiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Eliten sind Satanisten. Und Satanisten geben nie auf. Das heißt, die kommen nicht von alleine auf die Idee zu sagen, naja, wir haben da was falsch gemacht, ich glaube, wir ziehen uns zurück und geben es frei und lassen andere dran. Das werden die nicht machen. Und das war noch nie das Prinzip Satans, aufzugeben. Wenn, dann waren das immer Scheinrückzüge und dann kamen noch schlimmere hinterher. Aber zumindest gibt es ja immer noch diejenigen, die jetzt in dieser Geschichte der letzten, sagen wir mal, spätestens seit 2017 bewirkt haben, dass eben all diese Dinge ans Licht kommen und dass all diese Zusammenhänge sichtbar werden und dass all diese merkwürdigen Kriege da stattfinden in der Ukraine und auch jetzt in Gaza, und man so richtig sieht, dass im einen Fall die Bewertungsmaßstäbe genau umgedreht sind wie im anderen Fall und dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das ist ja eigentlich so auffällig, dass es einem anspringen müsste. Also ich frage mich auch manchmal, wie das die Leute durchhalten, da wegzugucken und das immer noch nicht zu merken. Aber irgendwie tun sie das. Und wahrscheinlich tun sie das aus Angst. Denn die Angst ist ein, wie soll man sagen, ein Mittel, das viele Menschen in die Flucht treibt, und zwar in die Schlafflucht. Ihr könnt mal in der Bibel lesen, wie es den Jüngern Jesu ging, als sie erfahren haben, dass er gekreuzigt werden soll. Die haben zunächst mal gesagt, nee, das darf doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, doch, das muss sogar sein. Und als diese Unausweichlichkeit dieses Geschehens dann so langsam in den Verstand dieser Jünger reingedämmert ist, haben die sich schlafen gelegt. Guckt mal, lest mal die Geschichte in Gethsemane. Jesus bittet seine Jünger zu beten und sie schlafen, weil sie einfach fliehen vor der Realität. Und das ist genau das, was auch in unserer Situation so genutzt wurde von der bösen Seite. Wenn man den Leuten genug Angst macht, schlafen sie. Und das gehört mit zu dieser Gehirnwäsche. Das gehört mit zu diesem Einseifen der Leute. Ja, und diese Begriffe, die sind nicht umsonst gewählt, ne? Da gab es ja mal diese Clementine vor vielen Jahrzehnten, die da Werbung gemacht hat für irgendein Waschmittel, und die hat immer gefragt, wer wäscht reiner? Ja. Wer wäscht Rainer? Ja, wenn es alles richtig laufen würde, dann wäscht sich der Rainer selber. Und nicht jemand anderen wäscht andere. Ja, weil die werden dann immer Kopf gewaschen, Gehirn gewaschen, eingeseift, rumgeschmiert, ja, und mit Müll überzogen und hinter die Fichte geführt. Also, Rainer wäscht sich selber. Und dahin müssen wir kommen, dass jeder sich wieder selber Klarheit verschafft und sauber in seinem Denken wird und wieder klar kommt mit der Realität und vor allem auch mit dem Respekt gegenüber anderen, auch Andersdenkenden, und vor allem wieder Respekt kriegt für die, die wirklich wissen, wo es lang geht. So, das soll es gewesen sein für heute, und ich wünsche euch ein weiteres gutes 2024. Hoffentlich kommt es zu einem guten Ende. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.